Ich habe Verbindung in Ihrem privaten Sender. Lautsprecher einschalten. Bitte helfen Sie uns. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Feindliche Wesen bedrohen uns. Melodien für Millionen. Mal in Dur und mal in Moll. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Licht aus! Spot on! Spot on! Yeah! Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei. Was unsere Liebe wär was Gras und mehr wert als Bars. Damit es klar ist, ich hab schon viel Geschleime gehört. Aber nicht einer, also keiner hat mich wie du gestört. Ein Missbetat an meinem Ohr gekauft. An deinem Ohr komm, würde ich gerne. Ich liebe dich und lerne fliegen in die Ferne. Schenk dir Sterne, Nena Kerner, ripp ich für dich 99 Luftballons und flieg mit dir wie ein Tropf in die Stadt der Liebe, wie er braucht. Ne Chance für die Liebe. Erika Berger-mäßig. Ohne dich verwes ich. Ich fress so viel chinesische Glückskekse, bis in einem von ihnen steht, dass ich der Char bin, um den ich für dich alles dreh. Schwester, Schwester, für mich bist du die Sahnetorte. Ich möchte dich mal probieren. Ja, klar. Schwester, Schwester, ich folge dir an alle Orte, aus Angst dich zu verlieren. Ja, klar. So wie sich darstellt, ist auf keinen Recht Verlass. Bis auf die, die man liebt, auf die, die man hasst. Die Politik ist nicht an allem schuld, das ist natürlich Quatsch. Doch schuldlos ist sie auch nicht, und manches ist echt krass. Doch wir machen alle Fehler und wir bauen alle Mist. Es wird wohl keiner hier behaupten, dass er fehlerfrei ist. Ich sag das nur so deutlich, dass es keiner mehr vergisst. Die Lieder dieses Albums gehen mit manchen ins Gericht, und zwar mit denen, die uns verführen, denen, die uns bedrohen, denen, die uns täuschen. Doch der Kampf ist nicht verloren, deswegen singen wir davon, denn dafür sind wir geboren. Deswegen dringt der Klang der Instrumente an eure Ohren. It's on, es ist viel wie jetzt geht's los. It's on, nehmt eure Hände aus dem Schoß. It's on, heißt Jungs, wir schlagen los. It's on, es ist dir, wird in diesen Tagen groß. It's on, heißt nicht, was machen wir bloß. It's on, es ist Mystik und ein tödlichen Stoß. It's on, bring it on, we've been waiting so long. It's on, it's on. Vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus.

es war. Mein Name ist Krüger. Ich komme aus Hamburg. Krüger aus Hamburg? Wenn Sie mich mal finden wollen, Hannes Krüger, Hamburg, große Freiheit. Hannes Krüger, Hamburg, große Freiheit. Alles, was mit Bier anfängt, bringt mir Glück. Halber, Hennersberg, St. Pauli, Polizei, Lappalo. Ich bin Seemann, verdammt nochmal. Wenn ich anheuern wollte, könnte ich morgen noch anmustern, aber ich will nicht. La Paloma. La Paloma. Alles mitsingen, Ballett! Das ist der blonde Hans von der Winterbahn. Das ist der blonde Hans und der spielt zum Tanz. Das ist der blonde Hans von der Bottom-Town. Das ist der blonde Hans, ahoi. Das ist der blonde Hans von der Winterbahn. Das ist der blonde Hans und der spielt zum Tanz. Guys. Schlamm. Ein Lurch lugt hervor. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Peter und der Wolf. Und kommen da noch mehr Tiere vor, außer Wolf und Lamm? Maybe we could repeat it from the first phrase. Hurt! Lass mich heute Abend blicken, ich komm gut geschmückt in den Laden geritten. Alle tanzen, die Damen sind echt entzücken. Ganzes Backblech voller Sahneschnitten. Die Torten schütteln ihre Schrippen, schütteln ihr Gold auf den Rippen, schütteln ihr Holz vor den Hütten. Die Macker versuchen im Takt zu nicken. Ey Barmann, nix mir was zusammen. Er schüttelt es, schüttelt ein bis zum Rand. Ein Riesenhit drückt mich an die Wand. Der DJ ist fit, die schüttelt ihm die Hand. Vielen Dank, es weht und wankt. Alle drehen sich um. Sie an, sie ist 2 Tonnen pure Eleganz. Sie tanzt mit mir wie ein schöner Elefant. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ah, schüttel dein Speck, ah. Mama, zeig mir dein Gepäck. Baby, komm, schüttel Bug und Heck. Perle, dein Tisch ist gut gedeckt. Schüttel dein Speck, ah. Singers, Kabinett, schau, der Kommissar geht.

schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles klingt so schön neu. Hey! Wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo es hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Fühl, dass du da bist, auch wenn weit weg bist. Der Himmel ist nah und mir wird klar. An der Umgehungsstraße, kurz vor den Mauern unserer Stadt, steht eine Lernfeld. Dann koche

mein Baguette und treff mich mit Jeanette. Da kommt doch noch Claudette. Claudette ist auch sehr nett. Baguette, Jeanette, Claudette, so nett. Et moi, oh la la la la la. Wir gehen dann zum Strand und liegen dort im Sand. Ich rauch ein Zigarette mit Jeanette und Claudette. En Zigarette, Baguette, Jeanette, Claudette et moi, oh la la la la la. Franck Rage, Franck Rage, Franck Rage, Franck Rage, Franck Rage, Franck Rage, Franck Rage. Sie macht sich nicht vom Hof, nein, sie bleibt. und nervt schon seit einer Ewigkeit. Und dabei würde ich doch jetzt viel lieber ledig sein. Aber ich werd sie nicht mehr los. Er wird sie nicht mehr los. Ich werd sie nicht mehr los. Wie regelt er das bloß? Ich werd sie nicht mehr los. Sie macht sich nicht von los. Wie regel ich das bloß? Oh, ei, ei, ei, ei. Feuer ist mein Haar und deine Hand ist Kerosin. Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen. Ich zeig dir, wie ich tanz, und deine Augen spielen Musik. Guck mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wow, wow, wow, hohe Berge, denk ich an Tränker werde. mein Geläster. Sam Posi, Maseldorf, das ist ein klassisches Dorf. Echt gut, Alter, more freedom als Hasselhoff. Und auch wenn's nicht schick ist, gibt's ein Bauch, der zu dick ist. Ein Auto, das Sprit frisst und eine Haut, die kein Mick ist. Wir schmeißen übriges Essen weg, dann kriegen wir eine Fresse Tag. Dann kippen wir das Essen weg, kriegen wieder eine Fresse Tag. Dann schieben wir das Essen weg, schon wieder eine Fresse Tag. Ist wie Hip-Hop nonstop, Yo-Yo-Bag. Yo-Yo-Bag. Gebt uns ruhig die Schuld, den Rest könnt ihr behalten. Und falls es euch beruhigt, so hässlich, so grässlich hässlich, ich bin der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen, ich kann's nicht lassen, ich bin der Hass.